dieser Erde. Die glücklichsten Menschen weit und breit. Gemeinsam laufen wir in unser Heim, ich fall ins Bett und schlafe sofort ein. Sanft denkst erst du und dann die Nacht mich zu. Ich spür noch die Hand auf meiner Schulter und fühl mich endlich da. Irgendwann ist alles vorbei, ist alles vorbei. Doch etwas bleibt etwas. Aus unruhigen Träumen.